Thema 1. Sie haben in Ihrem Vortrag eine berufliche Entscheidung beschrieben, die eine große Auswirkung auf Ihr Leben hatte. Hätten Sie auch so entschieden, wenn Ihnen die Konsequenzen klar gewesen wären? Thema 2. Sie haben uns über Ihre eigene Ausbildung berichtet. Worauf sollte ein junger Mensch bei der Berufswahl Ihrer Meinung nach vor allem achten? Thema 3. Sie haben uns gerade eine Dienstleistung vorgestellt. Welche Dienstleistung, die es momentan noch nicht gibt, sollte Ihrer Meinung nach möglichst bald angeboten werden? Thema 4. Sie haben uns soeben den Herstellungsprozess eines Produkts beschrieben. Glauben Sie, dass die Herstellung in Zukunft komplett automatisiert werden kann? Thema 5. Sie haben uns soeben dargelegt, was Ihrer Meinung nach eine gute Führungskraft ausmacht. Glauben Sie, Sie selbst bringen die nötigen Voraussetzungen für eine Leitungsfunktion mit? Thema 6. Sie haben uns gerade Ihre eigene Geschäftsidee vorgestellt. Woran erkennt man eigentlich eine gute Geschäftsidee? Thema 7. Sie haben in Ihrem Vortrag die Arbeit als Selbstständiger und die Arbeit als Angestellter verglichen. Haben Sie einen Tipp für Personen, die sich gern selbstständig machen würden, aber nicht trauen? Thema 8. Sie haben gerade Faktoren dargestellt, die für den Unternehmenserfolg relevant sind. Welche Risiken bestehen Ihrer Ansicht nach für das beschriebene Unternehmen? Thema 10. Sie haben in Ihrem Vortrag eine nützliche App für den Beruf vorgestellt. Welche Berufe könnten denn durch Apps überflüssig werden? Thema 11. Sie haben gerade eine gelungene Werbekampagne dargestellt. Geben Sie bitte auch ein Beispiel für eine schlechte oder geschmacklose Werbung. Thema 12. Sie haben in Ihrem Vortrag die erfolgreiche Nutzung sozialer Medien durch ein Unternehmen beschrieben. Für welche Branchen ist Social Media Marketing denn besonders relevant?